Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, ich sitze hier mit Benjamin Sigge, auch bekannt als Crackpiller, und interviewe ihn fürs Krähennest. Wir sind hier auf der Euvicon und ich würde gerne von dir wissen, wer du eigentlich bist. Stell dich einfach mal vor und was machst du bei den Piraten? Okay, ja, also ich bin Pirat seit 2009, habe aktiv jetzt mitgearbeitet, eigentlich eher so ab 2011, weil ich vorher mein Jurastudium über die Bühne bringen wollte, zumindest den staatlichen Teil davon. Habe gearbeitet im Bereich Liquid Feedback, habe ich mich mit beschäftigt, mit Satzungsproblematiken, was als Jurist ja durchaus nahe liegt. Hier und da mal den einen oder anderen auch mal so juristisch beraten. Und das, was ich, sage ich mal, thematisch im Wesentlichen gemacht habe, ist die Beschäftigung mit Europa. Ich habe den ersten Antrag meines Wissens, der sich mit Europa beschäftigt hat, bei den Piraten eingebracht. Das war der Piratenappell pro Europa. Ende 2011, glaube ich, war das, der Q065 als Antragszeichen. Und seitdem habe ich das natürlich auch entsprechend weiterentwickelt. Ich war eine Zeit mit dabei, zu gucken bei der Gründung, beziehungsweise der Gründung der PPEU, der Europäischen Piratenpartei. Bin ich jetzt nicht mehr ganz so stark involviert wie am Anfang. Ich denke, das so bin ich. Okay, du hast gesagt, du wärst auch Mitglied in der AG Europa. Was hast du in der AG Europa bisher gemacht, beziehungsweise wie sieht deine Arbeit für das europäische Programm oder die Anträge aus? Was hast du da bisher so eingebracht? Also ich bin bei der AG Europa schon relativ lange, habe da am Anfang, sage ich mal, mehr gemacht als inzwischen. Mich da ein bisschen mehr zurückgezogen, auch wenn ich da noch mitmache. Ich bin nicht immer, aber häufiger bei den Sitzungen und gebe da so, sag ich dann mal, meinen Senf dazu, was ich dazu so sehe. Du hast einen relativ bekannten Antrag auch eingebracht ins Liquid Feedback, der nennt sich Europa 2.0. Tu mir den Gefallen und erklär doch mal die Hauptaussagen, die da drinstehen. Der Antrag besteht eigentlich aus zwei Elementen. Das Element 1 ist zu gucken, wie können wir Europa demokratisieren. Das fasse ich mich an der Stelle mal, das lasse ich einfach mal so stehen, weil das ist jetzt nicht so der Kern des Ganzen. Der zweite Punkt war meine Überlegung, wir sind gegenwärtig dabei, Europa grundlegend neu zu strukturieren. Einfach weil es aufgrund der politischen Lage erforderlich wird. Wenn wir davon ausgehen, dass das klappt und irgendwie Europa nicht den Bach untergeht, dann haben wir aus meiner Sicht für die Piraten eine ganz wesentliche Chance. Wenn wir nämlich die Piratenpartei verstehen als eine politische Bewegung, die irgendwie entstanden ist aus den Herausforderungen der Informationsgesellschaft, weil sie in der Politik nicht aufgenommen wurden bisher, dann kann man sich angucken, ja gut, was hat denn das für Folgen? So, Informationsgesellschaft, was könnte das verändern? Und wenn man es, sage ich mal, an der Verfassung festmachen will, dann haben wir gegenwärtig eine Verfassung für eine Industriegesellschaft. Und wenn wir uns beispielsweise Island angucken, die sich jetzt gerade eine neue Verfassung geben, ist das eigentlich, sage ich mal, die erste moderne Verfassung des 21. Jahrhunderts. Und es gibt einfach wesentliche Fragestellungen, die kann man in der Verfassung thematisieren. Also ich nenne mal zum Beispiel, haben wir gegenwärtig im Grundgesetz geschützt die Meinungsfreiheit. Die Frage ist, müssen wir in einer Informationsgesellschaft nicht viel mehr da breiter werden und sagen, wir müssen eigentlich die Kommunikation schützen als Grundlage, also eine Kommunikations- und Informationsfreiheit. Wir haben im Grundgesetz geschützt, einfach aus der Zeit, die Presse hat einen besonderen Schutz, weil sie eben eine wesentliche Funktion in der Gesellschaft wahrnimmt. Heute könnten wir darüber nachdenken, müssten nicht eigentlich Informationsvermittler in einer Informationsgesellschaft auch einen entsprechenden Schutz haben? Oder die Fragen der Immaterialgüterrechte, die werden da auch angesprochen, zu fragen, gut, Immaterialgüterrechte, was wir kennen ist, die sind geschützt und brauchen wir nur Mickey-Maus-Gesetze angucken oder so, wenn Mickey-Maus der Urheberrechtsschutz abläuft oder abzulaufen droht, dann werden die mal wieder um 20 Jahre verlängert. Das ist ja im Grunde immer eine Enteignung der Allgemeinheit zugunsten einiger weniger, wo noch nicht mal das Argument zieht, ist Investitionsschutz, weil die Investitionen wurden ja schon getätigt. Kann man überlegen, und das ist halt auch in dem Antrag als Ziel, wenn wir eine neue Verfassung machen, dann muss da rein, Immaterialgüterrechte dürfen immer nur zeitlich begrenzt sein, das ist Punkt 1. Und Punkt 2, sie dürfen rückwirkend nicht inhaltlich oder zeitlich erweitert werden. Dann hat man nämlich den Fuß in der Tür zu sagen, okay, wir haben Immaterialgüterrechte, aber wir dehnen die jetzt nicht für die Vergangenheit immer weiter aus. Und da nehmen wir dann natürlich einen ganz starken Lobbydruck irgendwie aus der Politik daraus. Oder eine andere Frage, die dann sich verquickt mit Europa demokratisch, mit dem demokratischen Problem Europas, dass Europa ein Riesending ist. Und da wird natürlich auch von den Leuten immer zu Recht gesagt, naja, Europa, das ist irgendwie sonst wo, damit habe ich gar nichts zu tun, das passiert in Brüssel, das verstehe ich nicht, kann ich nicht mitmachen. Und eben weil Europa so groß ist, kommen natürlich auch so demokratische Systeme wie repräsentative Demokratie einfach an ihre Grenze, weil man will nicht dann ein Parlament mit 10.000 Leuten haben, sondern auch nur mit, weiß nicht, 500 oder 800 oder 1.000. Und entsprechend geht das natürlich auf die Möglichkeit zur Repräsentation. Und da stellt sich die Frage, können wir nicht die direkt demokratische Beteiligung der Bürger am demokratischen Prozess einfach mit den Mitteln der Informationsgesellschaft auf eine neue Ebene heben? Und ein Element an der Stelle ist in dem Antrag die sogenannte virtuelle Bürgerkammer, die dann einfach als eine weitere Kammer am Parlament angedockt wird, wo die Bürger dann die Möglichkeit haben, also auf die Politik Einfluss zu nehmen mit Referenden, mit Vorschlägen und so weiter und so fort. Und also das ist die Stoßrichtung zu sagen, wir gestalten Europa grundlegend neu, dann gestalten wir Europa aber auch grundlegend neu mit einer modernen Verfassung, die irgendwie die Grundlage legt für die Informationsgesellschaft der Zukunft. Okay, hat dir die EUVICON in dem Punkt oder in den Punkten, die du jetzt gerade aufgezählt hast, Inspiration gegeben? Konntest du deine Vorstellung einbringen? Hat es Diskussionen gegeben? Hat es Reibungspunkte gegeben mit anderen Teilnehmern? Wie hast du das empfunden? Also das Klima an der Stelle war aus meiner Sicht völlig unproblematisch. Ich war ein bisschen überrascht, dass ich meinen Antrag diskutieren sollte. Da wusste ich, es ist irgendwie an mir vorbeigegangen, Kommunikationsdefizit. Das war so, sage ich mal, jetzt so unvorbereitet dann nicht so der Bringer, aber das kann ich mir dann auch zum Teil selber auf die Fahnen schreiben. Ansonsten der Antrag, wie er beispielsweise durch Liquid gegangen ist, ja auch sehr erfolgreich durch Liquid gegangen ist, wird so in Bochum nicht gestellt werden, weil ich habe jetzt nicht die Absicht, also die AG Europa bringt ja auch eigene Anträge ein, ich habe nicht die Absicht, da jetzt, sag ich mal, so den großen konkurrierenden Riesenantrag zu einzureichen, sondern das wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich den demokratischen Aspekt davon abkopple aus dem Antrag, der wird in einem eigenen Antrag aufgehen, den die AG Europa mit erstellt, und ich werde mich, sag ich mal, komplett fokussieren auf Europa als Informationsgesellschaft. Das Einzige, was da so ein bisschen kipplig ist, wo noch nicht klar ist, in welchen Antrag kommt es rein, ist virtuelle Bürgerkammer, weil das halt so an der Grenze liegt. Wie ist dein Eindruck insgesamt von der EUVICON? Hast du dich wohlgefühlt? Hast du neue Connections gemacht? Oder erzähl doch einfach mal, was du so empfunden hast hier. Mein Eindruck, also die Location ist total cool. Also das fand ich sehr schön. Im Gegensatz zur Open Mind beispielsweise, da fand ich die Location jetzt nicht so prickelnd, weil es war sehr nüchtern, wenig Möglichkeit, sich irgendwie mal auf ein Sofa zu setzen oder so. Also fand ich so ein bisschen unentspannt. Das ist cool. Ansonsten, sag ich mal, die Arbeit mit einer größeren offenen Gruppe an einem Antragstext, insbesondere bei Leuten, die sich nicht kennen oder noch nicht so gut kennen, noch nicht aufeinander eingespielt sind, nicht den gleichen Wissensstand schon haben, ist teilweise etwas zäh, aber ist letztlich auch unumgänglich. Also man kann nicht immer sagen, okay, ich diskutiere irgendwie mit meinen zwei, drei Leuten, die wir uns auskennen und synchronisiert sind, gedanklich und so weiter, sondern man muss es ja letztlich genau diesen Zehn-Prozess aufgreifen und es in die breitere Menge tragen. Also das ist unumgänglich. Aber insofern fand ich es unter den Voraussetzungen durchaus eine gute, strukturierte Arbeit. Also ich war jetzt noch gerade in dem letzten Vortrag, der sich mit dem Verfassungskonvent befasst hat, und der ist doch gut abgelaufen. Zuletzt würde ich gerne von dir wissen, wie dein Eindruck ist vom momentanen Stand der wirtschaftlichen und europäischen Anträge für den nächsten Bundesparteitag. Siehst du noch viel Arbeitsbedarf oder Würdest du sagen, wir sind beim nächsten Bundesparteitag mit einer Vielzahl von Anträgen gut positioniert für den Bundestagswahlkampf? Zu den wirtschaftlichen Anträgen kann ich dir da keine Antwort geben, weil das nicht so mein Gebiet ist. Ich habe die Anträge zur Wirtschaft hier auch nur am Rande verfolgt, also wo es Überschneidungen gab, beispielsweise die Frage der Bankentrennung in Geschäftsbanken und Investmentbanken. Aber ansonsten kann ich dir zur Wirtschaft jetzt so viel nicht sagen. Zu den Europa-Anträgen, die sind noch nicht fertig. Also zum Teil sind sie schon ziemlich gut. Also die Präambel ist zum Beispiel ziemlich gut, und das hat man halt auch an der Arbeit in der Gruppe dann gemerkt, dass es voranging, dass wir am Ende auch durchgekommen sind, dass wenig Widerspruch letztlich kam. Häufiger musste man was erklären und das diskutieren, aber im Endeffekt kam es darauf häufig hinaus, ja, das ist gut so und so soll es auch irgendwie sein. Sag ich mal, Europa als Informationsgesellschaft, mein Antrag ist jetzt, sag ich mal, noch gar nicht fertig, weil wenn man den aufspaltet, muss er ja auch für mich erstmal der Demokratieantrag dann stehen, weil ich daran dann ja auch halt ein bisschen andocke. Also da ist noch Arbeit zu tun, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir in Bochum eine Reihe guter Europa-Anträge haben werden, die wir ins Programm halt aufnehmen können. Alles klar, Benjamin, vielen Dank und gute Heimfahrt. Ja, danke. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.